Wir haben uns heute zum Thema gestellt, einmal die rechtsförmliche Abwicklung der Auflösung Jugoslawiens zu besprechen, wie sie sich im Haager Tribunal darstellt. Also das ist heute eine Sendung eigentlich über das Haager Tribunal, sein Zustandekommen, seine Besonderheiten und auch ein paar Fallstudien. Da würde ich sagen, da ist vielleicht ganz gut, wenn man, bevor man zum Tribunal kommt, dass man mal ein paar Worte verliert über das, was ist Recht, was ist eine Verfassung, was ist ein Staatsmonopolist, was heißt, und dann Übergang einmal zum Völkerrecht. Fangen wir mal an, was ist Recht? Ist das was, das vom Himmel kommt, das natürlich ist? Ist es ein höherer moralischer Wert? Was ist Recht? Naja, da fällt mir mal dazu ein, Recht wird einmal von einer Staatsgewalt eingerichtet. Also das erste und wichtigste Requisit einer Rechtsordnung ist ein Gewaltmonopol. Ich kann dir kein Recht geben oder auch nehmen, weil wir beide gleichermaßen ohnmächtig sind. So viel nur zu dem im Privaten leider weit verbreiteten Unsinn, wenn Leute einander traktieren mit so Phrasen wie »Dazu hast du kein Recht«, »Wer gibt dir das Recht dazu?« und so weiter. Die Voraussetzung einer geltenden Rechtsordnung ist also die totale Unterwerfung der Staatsbürger unter das Recht. Also ein Staatsbürger soll sich nicht der Illusion hingeben oder das Ideal hingeben, er könne so etwas wie irgendeine Sache ins Recht setzen. Ne? Da ist nicht er das Subjekt, sondern er ist praktisch dem Recht unterworfen, jeder Staatsbürger. Der Staat, die Staatsgewalt ist es, die das Recht setzt und durchsetzt. Und der Staatsbürger kann sich nur dessen bedienen, wenn er das für angebracht hält oder auch nach dem Recht eben abgeurteilt werden. Aber er ist nicht der, der die Rechtsprinzipien überhaupt erst in die Welt setzt. Ja. Weil wenn diese Grundvoraussetzung einmal, die Unterwerfung, die totale, einmal gegeben ist, so werden Prinzipien in Anschlag gebracht, nach denen in Zukunft regiert werden soll. Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz und so weiter. Diese Prinzipien sind zwar für sich willkürlich, weil sie wurden ja auch einmal von jemandem festgesetzt und sind ihm nicht vom Himmel gefallen. Wenn sie aber mal in die Verfassung hineingeschrieben wurden, so sind sie gleichsam objektiv. Und zwar erstens in dem Sinne, dass ihnen jeder unterworfen ist und die auf ihnen gründenden Gesetze zwingend sind. Objektiv sind sie aber auch zweitens in dem Sinne, dass es in der parlamentarischen Demokratie gleichgültig ist, wer jetzt gerade die Kommandohöhen der Macht innehat. Die gewählten Repräsentanten des Staates sind in den jeweiligen Legislaturperioden verpflichtet, diesen Prinzipien Geltung zu verschaffen, gegebenenfalls dafür Gesetze zu modifizieren und neue zu erlassen. Der demokratische Rechtsstaat macht sich so unabhängig, sowohl von der Subjektivität seiner jeweiligen Vollstrecker als auch vom Wissensstand und Gemütsverfassung derer, die diesem Recht unterworfen sind. Die Begründung, man habe nicht gewusst, dass man etwas Verbotenes tut, wird vor Gericht nicht anerkannt. Ja. Ja, wie ist das jetzt? Okay, jetzt wissen wir, dass es die Staatsgewalt ist, die das Recht einrichtet, setzt und beziehungsweise bei Verstoß wiederherstellt. Wie ist das jetzt aber beim sogenannten internationalen Recht? Ne? Jetzt haben wir ja mehrere Staatsgewalten. Da ist es eben... anders, da ist es nicht so einfach. Da gibt es nämlich dieses Gewaltmonopol nicht. Das wäre nur dann möglich, wenn es einen einzigen Weltstaat gäbe. Das hätten manche Politiker von Großmächten vielleicht gerne, aber die Realität sieht anders aus. Auf der internationalen Bühne treffen Souveräne aufeinander und würden gerne die anderen auf ihre Prinzipien verpflichten, nach ihrer eigenen Rechtsauslegung. Diese anderen hingegen bringen ihre Rechtsauslegung in Anschlag und verwehren sich gegen diese Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten. Und so fristen jede Menge internationale Abkommen ein Schattendasein, da kein Staat der Welt sich an sie gebunden fühlt, sobald es seinen Interessen widerspricht. Ein schönes Beispiel dafür sind die Menschenrechte. Die UNO hat seit ihrem Bestehen eine Menge Menschenrechtsresolutionen erlassen, die aber von keinem in der Weltpolitik tonangebenden Staat unterzeichnet sind, beziehungsweise ratifiziert wurden von den jeweiligen Regierungen. Die EU bezieht sich auf die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950, nach der auch das Straßburger Gericht Recht spricht. Die USA auf ihre Verfassung aus dem 18. Jahrhundert und so weiter. Die einzigen, die diese UNO-Resolutionen ernst nehmen, sind NGOs, die Human Rights Watch und dergleichen. Sie klagen immer wieder an, wie wenig die Menschenrechte eingehalten werden. Vorzugsweise natürlich in Staaten, die bereits aus anderen Gründen bei den wichtigen Mächten und damit auch der öffentlichen Meinung der demokratischen Staaten unangenehm aufgefallen sind. Das heißt, man setzt die Menschenrechte, also die Staaten der sogenannten freien Welt setzen das wirklich als Waffe ein. Ne? Sie kommen da mit dem Argument, und wenn es gegen solche Staaten scheinbar oder auch wirklich, die ihnen aus irgendeinem Grund sich ihnen entziehen oder ihrem Einfluss, ihren Interessen entziehen, ne, kommen sie dann meist häufig auch da mit Menschenrechte. Ja, bei euch sind die Menschenrechte nicht durchgesetzt. Und diese Organisationen machen sich damit zu ihren sozusagen Helfershelfern. Ja. Also Menschenrechte wird nachgeschaut, nicht in den USA, Guantanamo oder USA interne Gefängnisse oder so gibt es ja auch, was man so liest, in die Mediaseiten, alle möglichen Verstöße. Nein, die werden in Venezuela, in China, im Iran oder so mit Füßen getreten. Ja. Diese Schattengewächse, also diese internationalen Abmachungen, diese Schattengewächse dienen als Berufungsinstanz und sind auch Gegenstand vieler Abhandlungen. In Kraft treten, aber sich Gültigkeit verschaffen tun sie nur dann, wenn es eine außerordentliche Konstellation gibt, wo sich mächtige Staaten zusammentun, sich gegen einen Staat verbünden, in seiner Souveränität berauben und sich diesen Akt auch noch rechtlich absegnen lassen wollen. So war es beim Zustandekommen des Haager Tribunals. Jetzt werden wir vielleicht, vor dem Haager Tribunal, sollte man doch noch ein paar Worte verlieren über das, was ist das denn, das ist ja dann auch in der Öffentlichkeit ein wichtiger Punkt geworden, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen Zivilbevölkerung. Und zum Krieg. Wie schaut denn das? Was ist das eigentlich, ein Krieg, und wer macht Kriege? Beziehungsweise wie wird ein Krieg interpretiert in der demokratischen Welt? Ja, die gibt es dauernd und man ist auch dank der Medien immer ganz hautnah dabei. Wird einem ins Wohnzimmer getragen, die Kriege heute. Also verschwiegen wird dabei nichts. Aber die Interpretation wird gleich mitgeliefert. Und eines ist der Kriegsberichterstattung seit eh und je gemeinsam. Kriege werden als Verstöße gegen einen angeblich normalen Zustand des Weltfriedens behandelt. Also, es kracht irgendwo und die Fragerei geht los. Wie konnte es dazu kommen? Wer ist schuld? Welche friedensstiftende Instanz hat versagt? Dürfen die das? Und in der folgenden Berichterstattung über den Verlauf der Auseinandersetzung geht es ähnlich weiter. Über die Gründe der Kriege erfährt man nichts. Dafür aber über schnöde Eigeninteressen irgendwelcher Oberhäupter, sogenannter Hintermänner, die bösartig ethnische Spannungen für sich ausnutzen. Gegebenenfalls, wenn es sich zum Beispiel um Palästinenser oder Afghanen handelt, so erfährt man auch beiläufig, die Opfer seien eigentlich selber schuld gewesen. Dann wieder wird der unverhältnismäßige Waffengebrauch bemängelt und nie fehlen darf die Bemerkung, es hätte wieder einmal völlig unschuldige Opfer unter der Zivilbevölkerung gegeben. Dazu möchte ich mal sagen, Kriege werden geführt, um einen fremden politischen Willen zu brechen. Also den eines anderen Staates oder auch einer Bevölkerungsgruppe. Darum geht es in Afghanistan, den der Taliban. In Sri Lanka, den der Tamilentiger. Im Irak, erst den Saddam Husseins und dann den jeder anderen Bewegung, die sich der Besetzung durch die USA widersetzt. Darum ging es auch in Jugoslawien. Die eine Seite wollte den Separatismus der Teilrepubliken niederringen, die Interventionen des Auslands dienten dann dazu, diesen Selbstbehauptungswillen des Gesamtstaates zunichte zu machen. Bei all diesen Auseinandersetzungen ist die Zivilbevölkerung selbstverständlich Ziel der Angriffe und jede Menge unschuldige Opfer, um die dann mediale Krokodilstränen vergossen werden können, sind einkalkuliert und gewollt. Damit wird der einen Seite von der anderen mitgeteilt, ich richte deine Bevölkerung zugrunde, und dann stehst du da und hast gar nichts mehr. die gesamte Bevölkerung eines mit Krieg überzogenen Staates oder Staatsgebietes oder Staatsteiles ist selbstverständlich Ziel von Angriffen. Damit soll ja diese andere Macht erpresst werden. Ja, also das heißt, die Bevölkerung ist mehr oder minder ein Mittel, mit dem die gegnerische Macht erpressbar ist und erpresst wird. Daher wendet sie sich notwendig auch gegen Zivilbevölkerung oder Teile der Zivilbevölkerung aus. Ja, also es ist so. Insofern dann auch doch dumm. Ne? Also das Gejammer ist sehr dumm, ja. Und es tut so, es wäre ein Krieg, sollte eigentlich sowas sein wie ein mittelalterliches Turnier, wo die Kämpfer mit eingelegter Lanze aufeinander losgehen und der Rest schaut gespannt zu und applaudiert und hin und wieder lässt ein holdes Mägdelein ein Taschentuch oder einen Handschuh fallen. Zweitens ist es verlogen und parteilich, weil es die Sichtweise beinhaltet und verbreitet, als wäre Krieg an und für sich eine ehrenwerte Sache, wenn nur die Spielregeln eingehalten würden. Ja, wenn doch. Aus dieser Mischung aus Propaganda, Lüge und Parteilichkeit entsteht dann der Begriff des Kriegsverbrechens. Dabei wird notwendigerweise sehr willkürlich festgelegt, welche Kriegshandlungen unter allen möglichen Gesichtspunkten rechtmäßig und welche unrechtmäßig sind. Ja, das ist, glaube ich, schon mal der zentrale Punkt. Ja? Welche, denke ich mal, oder? Welche rechtmäßig und welche unrechtmäßig sind. Etwas anderes steht da in solchen Genfer Konventionen und Visumsassen gar nicht drinnen. Ne? Da steht nicht drin, man darf nicht töten, sondern welche Orten oder welche Waffengattungen oder so darf man einsetzen und so und welche nicht. Ne? Auf dies kürzt er sich zusammen. Genau. Ne? Ein ziemlicher brutaler Zynismus. Ne? Also es werden genau genommen Regeln für richtiges Töten entworfen. Ja. Ähnlich wie auf einem Schlachthof. Und sowas Ähnliches ist ein Kriegsschauplatz ja auch. Richtlinien für das sachgemäße und anständige Umbringen von Menschen im Krieg sind in der Haager Landkriegsordnung von 1907 festgelegt. Das internationale Gremium, das sie erließ, hieß übrigens Friedenskonferenz. Die Haager Landkriegsordnung bezieht sich ausdrücklich nur auf zwischenstaatliche Konflikte. Erst durch die Anerkennungspolitik des Auslandes wurden die Kampfhandlungen in Jugoslawien von inneren zu internationalen Konflikten. Und deswegen kann die Haager Landkriegsordnung als Grundlage für die Rechtsprechung des Gerichtshofes herangezogen werden. So, dann kommen wir jetzt zum Haager Tribunal. Da steht irgendwie was, wie stellt denn das zum Beispiel Wikipedia vor? Was ist das Haager Tribunal? Ja, Wikipedia, das steht einmal der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, das ist der offizielle Titel, mit Sitz in Den Haag, ist ein durch Resolution 827 des UNO-Sicherheitsrats vom 25. Mai 1993 geschaffener Ad-hoc-Strafgerichtshof. Ad-hoc, ja. Diese letztere Formulierung weist darauf hin, dass dieses Tribunal aus Anlassfall ins Leben gerufen wurde und im Nachhinein Dinge zu Straftaten erklärt. Dazu noch später einiges zu den Besonderheiten dieses Gerichtshofes. Es wird auch von vielen Leuten bemängelt, muss man auch sagen, dass das durch den Sicherheitsrat zustande gekommen ist und nicht durch die Vollversammlung. Die Vollversammlung hat sich dazu nicht geäußert. Da wäre auch wahrscheinlich keine Mehrheit dazu zustande gekommen. Im Sicherheitsrat wurde diese Resolution auch von China und Russland gebilligt, die eigentlich kein besonderes Interesse am Zerfall Jugoslawiens hatten, aber damals sehr an Kooperation mit Europa und den USA interessiert waren. China, muss man sagen, hat bis heute in seiner Außenpolitik gleichgültig. Das hat kein Verhältnis zu Jugoslawien, weder ein positives noch ein negatives. Mhm. Aber bei Russland war es halt so, es war ein relativ neues Mitglied des Sicherheitsrates, das erst 1,5 Jahre vor Verabschiedung dieser Resolution die Rechtsnachfolge der Sowjetunion angetreten hatte und hat vor allem das Interesse gehabt, den Gegensatz des Westens gegen die Sowjetunion zu überwinden. Also es wollte auf jeden Fall zusammenarbeiten mit den Weltmächten. Mhm. Es ist wichtig, das zu bemerken, weil es den späteren Regierenden Russlands nicht so recht gewesen ist, dass sie sich für dieses Tribunal entschieden haben, weil sie hätten es durch ein Veto ja auch verhindern können. Mhm. Es war aber auch vermutlich damals nicht ganz klar, was damit überhaupt gebilligt wird, weil das hat sich nicht ganz absehen lassen, was da rauskommt. Ja, welche Entwicklungen dann noch stattgefunden haben. Grundlage in der UNO-Charta für das Tribunal ist das Kapitel 7 über zu ergreifende Maßnahmen zur Sicherung des Weltfriedens. Nach diesem Kapitel übrigens sind auch seinerzeit der Koreakrieg und der Vietnamkrieg irgendwie gerechtfertigt worden. Das Haager Tribunal ist der erste Gerichtshof dieser Art seit den Nürnberger Prozessen gegen Kriegsverbrechen des Nationalsozialismus. Im Abkommen von Dayton, das 1995 den Bosnienkrieg beendete, verpflichteten sich die Unterzeichner Tudjman für Kroatien, Milosevic für Restjugoslawien und Izetbegovic für Bosnien, das Tribunal anzuerkennen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Also sowohl vom Tribunal zur Verhaftung ausgeschriebene Personen zu verhaften und nach Den Haag auszuliefern, als auch alle Dokumente zur Verfügung zu stellen, die das Gericht für die jeweiligen Prozesse anfordert. Ja, schauen wir uns jetzt da vielleicht die Besonderheiten an, dieses Gerichtshofes. Denn es ist ja so, dass zum Beispiel die UNO-Charta das Einrichten von Gerichtshöfen nicht vorsieht. Ne? Jetzt hat praktisch das Haager Tribunal, hat sie das jetzt alles mehr oder minder selbst geschaffen. Was ist als Frage gemeint jetzt? Ne? Alles selbst geschaffen. Alle die komplette Prozessordnung und so weiter, was halt notwendig ist zur Verurteilung. Ja, das sind die ganzen, man muss darauf hinweisen und das auch im Weiteren noch öfters wiederholen, dass es eben aus dem widersprüchlichen Charakter des Völkerrechts sich ergibt. Dass dieser Gerichtshof von vornherein einen politischen Auftrag hat und nur deswegen in die Welt gekommen ist und diesem politischen Auftrag schuldet sich sehr viel von seinen Besonderheiten. Dass also jetzt sozusagen das Prinzip der Gewaltenteilung und dieser Selbstgemachtheit, ja, seiner Prozessordnung und seiner Vorschriften aufgehoben ist, ist eines der besonderen Momente. Also man sieht an diesem Gerichtshof, dass alles Mögliche, was im nationalen Recht als Prinzipien durchgesetzt und anerkannt ist, ja, dass das dort, man könnte sagen, außer Acht gelassen wird. Ja. Also das ist eben eines, dass Legislative und Judikative bei diesem Gerichtshof in eins fallen. Mhm. Ja. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Unschuldsvermutung nicht gilt. Die ja zentral für einen Nationalstaat ist, ne? Für jeden demokratischen Staat gilt einmal vorher. Nicht für den Staat, sondern für die Gerichte. Für die Gerichte, ja. In dem Fall für den Gericht. Ja, der Staat erlässt auch wieder das Gesetz und für das Gericht gilt, solange einer nicht verurteilt ist, gilt er als unschuldig. Der gilt beim Haager Tribunal nicht. Das hört man, kann man immer wieder der Berichterstattung entnehmen. Dort ist eine Anklage schon bereits so etwas wie ein Schuldspruch. Mhm. Wenn zum Beispiel vom flüchtigen Kriegsverbrecher Ratko Mladic die Rede ist. Als Milosevic gestorben ist, hat es geheißen, er habe sich durch seinen Tod der Verurteilung entzogen. Sein Ableben wurde ihm sozusagen auch noch als Verbrechen angelastet. Bei vielen prominenteren serbischen Anklagen gilt also die Anklage bereits als Schuldspruch und der Prozess nur als das leider notwendige Prozedere zur Vollstreckung dieses Schuldspruchs. Es findet also ständig und öffentlich auch eine Vorverurteilung statt. Mhm. Wir werden dann im Weiteren sehen, dass das nicht so einfach ist, von der Vorverurteilung auch zum Schuldspruch zu kommen, an verschiedenen Beispielen. Aber das nur mal gesagt zur Unschuldsvermutung. Dann gibt es einen weiteren Rechtsgrundsatz, dass eine Handlung zum Zeitpunkt ihrer Begehung und den damals geltenden Landesgesetzen strafbar gewesen sein muss, um strafrechtlich verfolgt werden zu können. Auch das gilt beim Haager Tribunal nicht oder nur bedingt. Und es werden immer wieder rückwirkend Tatbestände gegen einzelne Angeklagte in Anschlag gebracht. Ja, da kann man jetzt nicht weitergehen und sagen, was bedeutet das eigentlich jetzt für diese Personen, also für diese Individuen selber, ne? Wie jetzt mit denen durch so ein Tribunal, wie mit ihnen vorgegangen wird. Was haben denn die gemacht eigentlich in ihrem Land? Das waren doch ganz normale, ja, wie in unseren Breiten heißt, Patrioten. Naja, da werden Leute, die in ihrem eigenen Selbstverständnis, das oft von großen Teilen der Bevölkerung und auch der Regierung übrigens geteilt wird, alles für ihre Volksgruppe, ihr wie immer begriffenes Vaterland getan haben. Also wirklich echte Vaterlandsverteidiger. Normalerweise ist das ja ein sehr hochgeschätzter Typ von Mensch. Deswegen gibt es ja auch Kriegerdenkmäler bei uns und entsprechende Feierlichkeiten. Und diese Leute werden jetzt als Verbrecher gesucht. Und das eigene Vaterland, das ihnen ja viel verdankt, muss sich zum Erfüllungsgehilfen des Tribunals machen und diese Patrioten an einen internationalen Gerichtshof ausliefern, dem diese Verdienste um ihre Volksgemeinschaft vollkommen gleichgültig sind. Da hat es also schon ziemlichen Aufruhr gegeben. Ein serbischer Politiker zum Beispiel, der zur Verhaftung ausgeschrieben war, hat sich auf den Stufen der Skupština des Parlaments in Belgrad erschossen. Dieser Vlajko Stojiljkovic wird übrigens auf der offiziellen Webseite des Tribunals als relativ vornehmes beschuldigter Stab vor Überstellung an den Gerichtshof geführt. Deswegen Verfahren eingestellt. Der Mann, der auch verantwortlich war für die Auslieferung Milosevic, dem hat das Leben gekostet. Zoran Djindjic wurde weniger als 2 Jahre später erschossen. Von einem Mann übrigens, der gesagt haben soll beim Prozess gegen ihn, er würde es wieder tun. Er hat das Land vor einem Verräter gerettet. Über das Auslieferungsbegehr für den kroatischen Ex-General Ante Gotovina ist fast die kroatische Regierung gestürzt. Seine Festnahme erfolgte dann in Spanien, in Zusammenarbeit der Kroatischen mit den spanischen Behörden, da sich auch die nächste kroatische Regierung ihrer eigenen Behörden, ihrer Exekutive gar nicht sicher genug war, um diese Verhaftung in Kroatien über die Bühne zu bringen. An den nachfolgenden Protesten und Ausschreitungen sollen mehr als 50.000 Personen teilgenommen haben. Gut, dann schauen wir uns vielleicht einige Fallbeispiele an, ja, von den Eigenarten der Rechtsprechung des Haager Tribunals und den politischen Charakter seiner Angeklagten und Urteile. Und schauen wir uns einmal, fangen wir an bei solchen Politikern einer Staatsräson, die nicht erwünscht ist. Also Staatsräson, die nicht erwünscht ist, ist jetzt gemeint. Ne? Also solche Politiker, die man, also beziehungsweise Staatsräson, die man bekämpfen muss, beziehungsweise Politiker, die man verurteilen muss. Beginnen wir vielleicht beim Herrn Milosevic. Prominentesten Person beim Milosevic. Genau. Der ist dafür vor Gericht gestellt worden, dass er als Staatsmann seinen Staat zusammenhalten wollte. Was ja in unseren Breiten sicherlich kein Verbrechen ist. Ne? Würde ich sagen, ganz im Gegenteil, hohe Tugend und hohe Tat, wenn er das macht. Die Luise Abro, die damalige oberste Anklägerin, bei normalen Gerichten heißt so jemand Staatsanwalt, aber dieses Gericht repräsentiert ja keinen Staat, also musste man da einen neuen Titel erfinden. Die Luise Abro hat also die Anklage gegen ihn und einige andere serbische Politiker während des Bombardements gegen Jugoslawien erstellt. Sie hat ohne weiteres zugegeben, dass sie den Auftrag dazu von der amerikanischen Regierung erhalten hat. Und diese Richterin aus Kanada war sehr stolz darauf, ihn auch gewissenhaft ausgeführt zu haben. Größtenteils mit Material, das ihr von US-Behörden zur Verfügung gestellt worden ist, wie sie in Interviews selber erzählt hat. Es war eine echte Premiere. Erstmals wurde ein amtierendes Staatsoberhaupt von einem UN-Gerichtshof angeklagt. Eine echte Herausforderung für einen Juristen. Wo hat die das gesehen? Ne? Also die hat nicht gesehen, sie macht eine Auftragsarbeit und sie ist eine Handlangerin. Nein, sie hat ein ganz neues juristisches Problem und das hat sie bravourös über die Bühne gebracht. Mhm. Milosevic hat sie jetzt selbst verteidigt. Ne? Das war dem Gericht gar nicht recht. Und entgegen den Meldungen, die nach seinem Tod zirkuliert sind, war seine Verurteilung keine ausgemachte Sache. Und es war den Juristen beim Tribunal gar nicht unangenehm, dass er ihnen durch sein Ableben vielleicht eine Blamage erspart hat. Das wäre was gewesen. Erst ihn zum Bösewicht stilisieren, dann vor Gericht stehen und am Ende freisprechen müssen. Gut, kommen wir mal zu einem Punkt. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob die Auftritte von Rukova und Kutschan, die sind ein bisschen, führen ein bisschen weg vom Thema, aber es war halt auch nicht uninteressant. Okay, also was bei dem Milosevic im Tribunal überhaupt nur rausgekommen ist daneben. Da wurde der Ibrahim Rugova als Zeuge gegen ihn für Verbrechen im Kosovo vorgeführt oder hat sich da zur Verfügung gestellt. Und da hat der Milosevic schon darauf aufmerksam gemacht, dass in der Rugova seinerzeit während der Bombardements des Kosovo 1999 angerufen hat und gesagt hat, hilf mir, die wollen mich umbringen, meine eigenen Rivalen, die von der UCK, die wollen mich wegräumen. Und was habe ich gemacht, hat der Milosevic gesagt, ich habe meine Elitetruppen zu dir hingeschickt, habe dich und deine ganze Scheißfamilie evakuiert nach Belgrad, damit dir kein Haar gekrümmt wird. Alles erstunken und erlogen, hat der Rugova gesagt. Na so, hat der Milosevic gesagt, wieso bist du denn dann neben mir im Fernsehen gesessen, im Belgrader Fernsehen und hast mit mir Smalltalk gemacht? Und da hat der Rugova keine Antwort mehr darauf gehabt. Das zweite war der Auftritt von Milan Kučan. Da ging es um die Unabhängigkeitserklärung Sloweniens und daraus folgende Kampfhandlungen und auch vorherige schon Missstimmung zwischen der slowenischen Regierung und Belgrad. Und da hat ihn der Milosevic auch gesagt, jetzt frage ich dich einmal was ganz was anderes. Wie ist es denn möglich, dass bei euch über 10 Jahre nach der Unabhängigkeit noch immer Leute ohne Staatsbürgerschaft leben, Tausende, die keine Arbeit kriegen, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken können, die keine Arbeitslose kriegen und so weiter. Und da hat die EU dann etwas machen müssen, kurz vor der Aufnahme Sloweniens, und diese doch auch mit einem demokratischen Rechtsstaat nicht ganz vereinbare Ungleichbehandlung von Staatsbürgern. Es handelte sich um Leute aus anderen Gebieten Jugoslawiens, ne? Um das dann noch zu reparieren. Also der Prozess von Milosevic hat nicht so sehr den unvoreingenommenen Bühnenbeobachter nicht so sehr seine Schuld erwiesen oder seine Missetaten, sondern ein bezeichnendes Licht geworfen auf den Zustand Jugoslawiens nach der Auflösung. Dann hat das Tribunal eine Zeit lang eine Grundzeugenregelung betrieben. Was heißt das? Ich meine, wir wissen, was es heißt, aber es ist ja, Grundzeugenregelung bedeutet also, dass gewissen Angeklagten, ja, die andere Angeklagte belasten, die können dann mildere Strafen oder Haftbedingungen besser und mildere Haftbedingungen werden einer zugesagt. Aber das ist ja auch eine kuriose Sache. Das ist ja auch was ist das? Wie ist da die Fortsetzung, ne? Wenn man sowas einführt? Das ist, ja, es ist, ob das der Wahrheitsfindung dient, ja. Der juridischen, darüber gehen auch die, übrigens auch in Fachkreisen, die Meinungen auseinander. Ja. Denn diese offensichtliche Anstiftung zur Unwahrheit, um seine eigene Haut zu retten, ja. Die anderes, wird dann der Öffentlichkeit präsentiert, und so wurde es ja auch beim Haager Tribunal als Menschlichkeit gegenüber reumütigen Tätern, die Unrechtmäßigkeit ihres eigenen Handelns eingesehen hätten und deswegen auspacken, sozusagen. Ja. Eine Person, die sich auf diesen Kuhhandel mit dem Gericht eingelassen hat, ist die Biljana Plavšić, die ehemalige Präsidentin erst Bosniens, dann der Republika Srpska. Während des Bosnienkriegs galt sie als extremistisch-nationalistischer als Radovan Karadžić. Sie pflegte gute Beziehungen zu Željko Raznjatović, Arkan, dem berüchtigten Četnik-Anführer. Sie hat Milosevic dahingehend belastet, für die ethnischen Säuberungen in Bosnien verantwortlich zu sein. Klarerweise, um ihre eigene Verantwortung auf ihn abzuwälzen. Sie sitzt derzeit in einem Gefängnis in Schweden. Ihr Antrag auf vorzeitige Haftentlassung wurde im Vorjahr von den schwedischen Behörden zurückgewiesen. Ein weiterer Grundzeuge im Prozess gegen Milosevic war Milan Babic, der ehemalige Präsident der Krajina. Er hat in seiner Zeugenaussage gegen Milosevic behauptet, dieser habe die Politik in der Krajina von Belgrad aus mehr oder weniger ferngesteuert. Auch ein offensichtlich eigennütziger Versuch, Verantwortung von sich auf Slobo zu übertragen. Der Babic wurde 2004 zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. In Serbien wurde er allgemein als Verräter angesehen. 2006 wurde er aus einem ausländischen Gefängnis wieder nach Den Haag geholt, um im Prozess gegen Milan Martic auszusagen. Er wurde am 5. März tot in seiner Zelle gefunden. Angeblich hat er sich erhängt. Spätestens mit dem Selbstmord von Milan Babic war die Grundzeugenregelung irgendwie auf Grund gelaufen. Es war abzusehen, dass sich kein weiterer Angeklagter dafür zur Verfügung stellen würde. Also, weiß nicht, verstehst du, warum das so, warum dieser Selbstmord? Ja, ich denke einmal, weil die dann gesehen hat. Ja, der Babic hat es gesehen, nicht? In Serbien oder irgendwo. Wenn er rauskommt, will ihn keiner mehr. Und er hat sich dadurch, dass er einmal sich dafür zur Verfügung gestellt hat, wird er jetzt immer wieder eingesetzt, ja, ja. Als Joker, ja, um andere, ja, Leute hineinzutheatern. Genau. Ja. Also genau auf, ja, richtig, genau auf diesen Punkt, den du ganz am Anfang gesagt hast. Das ist diese permanente Anstiftung. Ne? Also die Anstiftung zur Unwahrheit, die kennt keine Grenze. Genau, sie nicht? Kennt keine Grenze. Das Mittel kann man immer benutzen. Ja, wenn du die einmal dafür hergeben hast, dann wird von dir erwartet, dass du dich immer weiter immer dafür zur Verfügung stellst. Ja. Das ist so ähnlich wie Spitzel bei der Stasi oder so. Ja. Wenn du einmal angefangen hast zu plaudern über deine Nachbarn oder Partner oder sonst was, dann wird von dir angenommen, dass du jetzt immer zur Verfügung stehst. Der Milosevic ist 6 Tage nach Babic Selbstmord gestorben. Die Frage, ob danach geholfen wurde, gehört ins Reich der Spekulation. Tatsache ist jedenfalls, dass sein Tod dem Gericht nicht ungelegen kam. Der nächste, den wir besprechen können, ist der Milan Martic. Das ist ein Separatist, der auf der falschen Seite gestanden ist. Vor den kriegerischen Auseinandersetzungen war er Polizeichef von Knin. Von 1991 bis 1995 hatte er verschiedene politische und militärische Funktionen in der Krajina inne. Der Versuch von Babic, Martic und anderen, Die Ukraine zu einem autonomen Gebiet zu erklären und von Kroatien loszulösen, hat im Ausland nie Sympathien gefunden. Spätestens mit der Anerkennung Kroatiens war klar, dass die Politiker der Ukraine unrechtmäßige Machthaber waren. Selbsternannt, hat sie mal geheißen. Lies, nicht in Berlin oder Washington ernannt. Usurpator neben. Auch die Vertreibung der serbischen Bevölkerung der Ukraine 1995 lief nicht unter ethnische Säuberung durch die Weltpresse. Es wurden auch keine Huchs und Hachs gegen der Schädigung der Zivilbevölkerung laut. Milan Martic wurde 2007 zu 35 Jahren Haft verurteilt. Er habe sich an einem verbrecherischen Unternehmen beteiligt, mit dem Ziel, eine ethnisch gesäuberte serbische Provinz in Teilen Kroatiens und auch Bosniens zu errichten. Also das heißt, der Versuch, die Krainer. Die Krainer, also diejenigen, die versucht haben, das da ein eigenständige Staat oder Nation zu errichten, das ist für den Freien Westen wieder Staatsräson gewesen, die sie nicht gewünscht haben, im Gegensatz zu anderen. Und insofern auch. Weil das ein Geschöpf, das sie ins Leben gerufen haben, nämlich Kroatien oder Bosnien, geschädigt hätte. Ja. Mhm. Ja. Also sie haben beschlossen, sie wollen ein ganz Kroatien und Separatismus dort ist nicht erlaubt. Ja. Es gibt aber auch bei Serben Freisprüche. So wurde im Februar dieses Jahres Milan Milutinovic, der ehemalige Präsident Serbiens, von allen gegen ihn gemachten Anschuldigungen bezüglich Vertreibungen und Morden im Kosovo freigesprochen. Die ursprüngliche Anklage gegen ihn wurde 1999 während des NATO-Krieges gegen ihn erhoben. Seither wurden noch weitere Anklagepunkte hinzugefügt. Im Jänner 2003 stellte er sich dem Tribunal freiwillig. Es ist nicht so recht möglich herauszufinden, was gegen ihn vorlag und wie der Prozess abgelaufen ist. Also die offizielle Webseite des Haager Tribunals gibt da eigentlich keinerlei Auskunft. Es wurde schließlich festgestellt, dass sein Amt eher aus protokollarischen Funktionen bestanden hat und dass er keinerlei Entscheidungsgewalt gehabt hat. Um das herauszufinden, musste er 6 Jahre im Gefängnis verbringen. Das hat man davon, wenn man im falschen Staat in eine falsche Regierung eintritt. Dann gibt es schließlich noch den Vojislav Šešelj, ein bekennender Četnik und Gründer und immer noch Vorsitzender der radikalen Partei Serbiens. Šešelj hat sich auch 2003 freiwillig gestellt. Ihm wird die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, die systematisch Vertreibungen und Morde gegen nicht-serbische Minderheiten durchgeführt haben soll. Der Vorwurf der Volksverhetzung wird gegen ihn in Anschlag gebracht, ein im Nachhinein eingeführter Tatbestand, den es in Jugoslawien nicht gab. Wenn ihm also keine unmittelbaren Gewalttaten nachgewiesen werden können, soll er aufgrund geistiger Urheberschaft dennoch verurteilt werden können. Šešelj ist Jurist. Er verteidigt sich selbst. Um diese Selbstverteidigung durchzusetzen, musste er in Hungerstreik gehen. Das Gericht hätte es natürlich lieber gesehen, vor allem nach den Erfahrungen im Milosevic-Prozess, wenn Šešelj ein Pflichtverteidiger zugeteilt worden wäre, der pro forma Verteidigungsaufgaben wahrnimmt, in Wirklichkeit aber den Standpunkt des Gerichts vertritt. Das Anliegen Šešeljs, den Prozess im serbischen Fernsehen zu übertragen, wurde von Seiten des Gerichts durch technische Hindernisse verunmöglicht, da sich die Weigerung juristisch nicht begründen ließ. Also wenn das Gericht nichts zu verbergen hat, der Šešelj meint, er hat nichts zu verbergen, kann man das ja öffentlich machen. Aber es wurde der Strom abgedreht und dann ging das nicht. Šešelj hat, soweit ich das mitgekriegt habe, alle Anklagepunkte gegen ihn entkräftet. Der Prozess wurde kurz vor seinem geplanten Ende abgebrochen und auf unbestimmte Zeit vertagt. Begründung? Šešelj hätte in einem kürzlich veröffentlichten Buch gegen ihn aufgetretene Zeugen schlecht gemacht, gefährdet und sich damit des Vergehens der Zeugeneinschüchterung schuldig gemacht, sowie der damit einhergehenden Missachtung des Gerichts. Das ist so gegen Prozessende ein scharfer Vorwurf gegen einen Menschen, der seine Verachtung gegenüber dem Gericht öfters so ausgesprochen hat, nämlich ganz zu Anfang des Prozesses, dass er gesagt hat, sie können ihm alle den Schwanz schlecken. Das kann ich dir zeigen auf YouTube-Video. Pushi me kurac, jebes wie Materi und fickt eure Mutter. Das hat er wirklich dem Gericht gesagt. Man hat den Eindruck, bei Šešelj wartet das Gericht auch darauf, dass er wie Milosevic einen natürlichen Abgang macht. Eine Verurteilung kriegt das Haager Tribunal anscheinend nicht hin, aber freisprechen, das geht natürlich auf keinen Fall. Im Juli 2008 ist endlich der langgesuchte Radovan Karadzic von der serbischen Regierung an Den Haag ausgeliefert worden. Karadzic ist über Jahre hinweg so dämonisiert worden, dass es vielleicht einmal angebracht ist, darauf hinzuweisen, wie die politische Karriere von dem Mann verlaufen ist. Der Karadzic stammt aus Montenegro und kam als Halbwüchsiger nach Bosnien. Als erster Vorsitzender der 1990 gegründeten Serbischen Demokratischen Partei sei er seine Aufgabe darin, die Serben Bosniens und ganz Jugoslawiens vor einer in seinen Augen drohenden Re-Islamisierung des Balkans zu bewahren, mit allen Mitteln. Da dieses Anliegen heute als wahnsinnig und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gilt, wollen wir mal zur Sprache bringen, wie er auf das gekommen ist. Alija Izetbegovic, der Präsident Bosniens, war in seiner Jugend, als Bosnien zum kroatischen Ustascha-Staat gehört hat, Mitglied der jungen Muslime. Der Jugendorganisation der 1928 in Ägypten gegründeten Moslembrüderschaft. Also die Moslembrüderschaft, die ist eigentlich inzwischen irgendwo bekannt über die Medien. Das war die erste eigentlich fundamentalistische islamische Organisation, aus der zum Beispiel auch die Hamas hervorgegangen ist. Moslembrüderschaft gibt es heute noch, ist in Ägypten verboten. Die eine rechte Hand des Osama bin Laden, der Imam al-Zawahiri, der ist auch aus der Moslembrüderschaft gekommen. Dass der Izetbegovic bei den jungen Muslimen war, ist auch gar kein Geheimnis. Heute heißt eine Straße in Sarajevo die Straße der jungen Muslime. Und Izetbegovic hat das nie bestritten oder sich nie davon distanziert. Später in Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten gab er in den 70er Jahren eine illegale Schrift mit dem Namen Islamische Deklaration heraus, in der die Trennung von Staat und Religion aufgehoben werden sollte und eine muslimische Großmacht auf dem Balkan ins Leben gerufen werden sollte und auch das islamische Recht, die Scharia, teilweise eingeführt werden sollte. Diese Schrift, die ihm in den 80er Jahren politische Verfolgung in Jugoslawien eingebracht hat, wurde auf Anfang der 90er Jahre in Sarajevo erneut, diesmal legal, publiziert. Diesbezügliche Vorstellungen wurden ihm nach des Eingreifens des Auslands in den bosnischen Konflikt verboten. Daran musste er sich notgedrungen halten, wenn er nicht auf die Unterstützung des Westens verzichten wollte. Seither galt Izetbegovic als gemäßigt und fragt sich nur im Vergleich zu wem. Also wer sind Leute, die radikaler sind als er? Ist mir niemand bekannt in Bosnien. Unbestritten ist jedenfalls, dass während des Bosnienkriegs ein Zustrom an Mudschahedin nach Bosnien stattfand, und dass Izetbegovic sogar mit Bin Laden verhandelt hat. Lauter Dinge, die erst nach 9-11 ins Licht der medialen Öffentlichkeit rückten. Karadzic gründete die Republika Srpska als eigene Entität Bosniens. Dieses Lebenswerk besteht noch heute, zum Ärger der westlichen Ordnungsmächte. 1996 nach Dayton zog er sich aus der Politik zurück, angeblich nach einem Ehrenwort Richard Holbrooks, dass er dann keiner politischen Verfolgung ausgesetzt würde. Schon 1995 wurde Anklage gegen ihn erhoben, 1996 ein öffentlicher Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. In den Versuchen, Karadzic zu finden, sind die SVR-Truppen in Bosnien nicht gerade mit Samthandschuhen vorgegangen. Auch in Montenegro haben sie versucht, seine Verwandten einzuschüchtern. Sein Sohn wurde einmal verhaftet und verprügelt, um ihm Informationen zu entlocken oder einfach Terror zu machen. Seine Frau hat schon einmal einen öffentlichen Aufruf an ihn gerichtet, sich doch zu stellen, damit die Familie endlich eine Ruhe hat. Karadzic ist im Grunde ein Mann ohne Freunde. In Bosnien hat er kaum mehr Anhänger, nach 13 Jahren Abwesenheit. In Serbien hat er nie besonders viele gehabt, vor allem nachdem die bosnischen Serben den Vance-Owen-Plan zur Teilung Bosniens abgelehnt hatten, was für Jugoslawien ein Aufrechtbleiben der Sanktionen bedeutet hat. Ihnen das Haager-Tribunal auszuliefern, stellte daher für die serbische Regierung kein innenpolitisches Risiko dar und sollte ihre proeuropäische Linie beweisen und unterstreichen. Es ist auch dann angeblich gleich in den Kredit, der blockiert war, an Serbien freigemacht worden, wo böse Zungen dann behaupten, der Präsident Serbiens, der Boris Tadic, hätte sozusagen den Karadzic verkauft. Es ist möglich oder sehr wahrscheinlich, dass der kommende Prozess gegen ihn dazu verwendet werden wird, gegen die Republika Srpska Stimmung zu machen, um ihre Politiker zur Selbstaufgabe zu nötigen. Was sind jetzt die konkreten Vorwürfe? Was hat man Karadzic eigentlich jetzt vorgeworfen, ne? Nachdem er so lange gesucht hat? Oder wie heißt das, dass er so demonisiert worden ist? Der Karadzic gilt als der Hauptverantwortliche für im Grunde alle Tötungen und Vertreibungen von bosnischen Muslimen in Bosnien, weil er im bosnischen Parlament gesagt hat, zum Anfang des Konfliktes, wenn ihr es wagt, ein unabhängiges Bosnien auszurufen, dann werde ich dafür sorgen, dass keine Muslime in Bosnien am Leben bleiben. Mhm. Das ist sozusagen das, was ihn zum Hauptverantwortlichen dafür stempelt, dass Vertreibungen und ethnische Säuberungen und Kriegshandlungen gegen überhaupt die bosnische Bevölkerung stattgefunden haben, bosnisch-muslimische Bevölkerung. Also sowohl Kämpfe von bewaffneten Truppen als auch Vertreibungen von Zivilisten, das alles gilt irgendwie im Nachhinein alles als ein Verbrechen und der Hauptverantwortliche dafür ist der Karadzic. Mhm. Dabei weiß ich von zum Beispiel bosnischen Serben, die auch in dem Krieg zwangseingezogen worden sind, weil sie sind ja sowohl die Muslime wie die Kroaten, die haben sich ja nicht von freiwilliger Teilnahme an diesem Konflikt abhängig gemacht, sondern haben die Leute wirklich unter Androhung, sonst wird sie erschossen, eingezogen für ihre jeweiligen Heere. Und da gab es schon Fälle, wo die bosnisch-serbischen Truppen in einer gewissen Gegend muslimische Bevölkerung gegen kroatische Truppen beschützt haben, zum Beispiel. Und diese ganzen Leute konnten auch nicht flüchten vor der Einziehung in die jeweiligen Armeen, weil Verweigerung des Kriegsdienstes in keinem anderen Land als Asylgrund angesehen wird. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Eine Person größeren politischen Gewichts noch als der Karadzic ist der ehemalige Militärchef Bosniens, Ratko Mladic, der zur Entrüstung der medialen Öffentlichkeit noch immer nicht in Den Haag gelandet ist. Das ist unsere These, dort auch nicht hingelangen. Mladic wird auch für fast alle Kriegshandlungen im Bosnienkrieg verantwortlich gemacht, vor allem für die Massenerschießungen von Srebrenica. Srebrenica, das ist in der Presse immer dargestellt, sozusagen als exemplarische Gräueltat der Serben. Und was stimmt das oder was war dort eigentlich los in Srebrenica? Da muss man mal auch die damalige Situation, Kriegssituation, ins Auge fassen. Es ging um Territorialgewinne in Ostbosnien. Der inzwischen zu einer serbischen Truppe gewordenen ex-jugoslawischen Bundesarmee war spätestens Anfang 1995 klar geworden, dass eine Wiedereroberung ganz Bosniens nicht mehr möglich war, sondern das einzige realistische Ziel eine Teilung Bosniens war. Es hat auch wiederholte Verhandlungen gegeben zwischen Kroatien und Serbien, Bosnien unter sich aufzuteilen. Das ist jedes Mal Kroatien durch die EU und USA verboten worden. Die Serben wollten daher möglichst viel Territorium in Ostbosnien unter ihre Kontrolle bringen für spätere Verhandlungen. Und da hat es diese Enklaven gegeben, die irgendwann unter UNO-Schutz gestellt worden sind. Die letzten drei von muslimischer Seite gehaltenen Ortschaften waren Srebrenica, Jepa und Gorazde. In den mit muslimischen Flüchtlingen überfüllten Srebrenica hatte seinerzeit 1993 eine Evakuierung begonnen. Diese wurde von der bosnischen Führung in Sarajevo gestoppt, weil Izetbegovic und seine Berater einen Präzedenzfall ähnlich dem kroatischen Vukovar schaffen wollten, die das Ausland zur direkten militärischen Intervention veranlassen würde. Ein Plan, der, wie man sagen muss, aufgegangen ist. Unter den in Srebrenica gestrandeten, aber auch unter den militärischen Verteidigern hat dieses Ansinnen keineswegs ungeteilte Zustimmung gefunden. Es war ihnen klar, dass sie damit als Bauernopfer in einem größeren Schachspiel eingesetzt wurden. Es soll auch bei diesen Auseinandersetzungen innerhalb der Bewohner und Verteidiger von Srebrenica auch zu Toten gekommen sein. Also die sollen teilweise diese beiden Fraktionen oder vor allem die Verteidigerfraktion, die Aufgeberfraktion, da einige Leute liquidiert haben. Darüber hört und liest man aber nicht mehr viel heute. Schließlich, als Srebrenica 1995 eingeschlossen war, stellten die serbischen Belagerer ein Ultimatum. Ergeben, bei freiem Geleit oder? Die Drohung blieb offen. Also zwischen den Anhängern der Kapitulation und des Endkampfes soll es auch Tote gegeben haben. Die Tausende von Männern, die danach von den Eroberern hingerichtet geworden sind, mit denen wollten die Eroberer ein Exempel statuieren. Also sie wollten zeigen, wenn ihr euch wehrt und nicht ergebt, dann geht es euch schlecht. Unmittelbar ist die Rechnung aufgegangen. Jepa hat sich einige Tage später ergeben. Dann jedoch wurde der Vormarsch der serbischen Truppen durch das Eingreifen der NATO und des kroatischen Militärs gestoppt. Die Entscheidung, durch die Erschießung einiger tausend Menschen das Kriegsglück auf die Seite der serbischen Armee zu zwingen, wurde sicher nicht nur von einem Mann getroffen. Ratko Mladic wird aller Wahrscheinlichkeit nie nach Den Haag ausgeliefert. Er ist nämlich Geheimnisträger. Er kennt die verschiedenen Militärdoktrinen. Diejenige Ex-Jugoslawiens, die Modifikationen durch die Separationskriege und wahrscheinlich auch diejenige des heutigen Serbien. Seine Auslieferung käme einer militärischen Selbstaufgabe Serbiens gleich. Also der weiß sozusagen mehr oder weniger Staatsgeheimnisse. Ne? Ja. Ja. Und wisst ihr, und beziehungsweise dadurch auch sicher nicht ausgeliefert. Das wäre, wie, ja, wie du gesagt hast. Nicht nur, dass er sie weiß, sondern sie müssten dann auch noch nachliefern, lauter Dokumente, die zu Staatsgeheimnissen gehören. Ja, ja. Mhm. Na gut, jetzt haben wir die serbischen Gewalttäter abgehandelt. Jetzt kommen wir zu ein paar Gewalttätern von der anderen Seite, die man sagen kann, spöttisch sein könnte, als gute Gewalttäter eingestuft werden. Die werden zwar damit das Haager Tribunal seinem hohen Auftrag, eben überhaupt über Kriegsverbrechen zu richten, dem irgendwie nachkommt. Aber man sieht an den Prozessen gegen die Angeklagten, die ich jetzt anführen werde, dass da ein bisschen anders vorgegangen wird in der Urteilsfindung. Das ist zum Beispiel mal der bosnische Kommandeur Nazar Orlic, der von 1992 bis 1995 Oberkommandierender der muslimischen Truppen in Srebrenica und Umgebung war. Vor der Eroberung Srebrenicas wurde er im Hubschrauber evakuiert. Das ist also auch noch zur bosnischen Militärführung. Ne? Die Leute, die sie für wichtig gehalten haben, ja, werden ausgeflogen. Die ja. sind ausgeflogen worden. Ihm wurden ethnische Säuberungen serbischer Dörfer sowie Misshandlung und Ermordung serbischer Zivilisten in den Jahren 1992 und 1993 vorgeworfen. Er wurde zu 2 Jahren Haft für Unterlassungen verurteilt, die von den mehr als 3 Jahren U-Haft abgezogen worden sind, und er wurde sofort nach der Urteilsverkündung auf freien Fuß gesetzt. Von jeder weiteren Verantwortung wurde er freigesprochen, da seine Stellung als militärischer Kommandant ihm keine de facto Kontrolle über die Handlungen der diversen irregulären Einheiten gegeben hat, die die inkriminierten Morde, Plünderungen, Vertreibungen usw. so verübt haben. Für diejenigen, die das Radio vielleicht erst jetzt eingeschaltet haben, möchten wir noch einmal erklären, dass es nicht darum geht, dass Orlic strenger bestraft hätte werden sollen oder die Rechtspraxis des Haager Tribunals, dass wir die für ungerecht halten, sondern es geht darum, aufzuzeigen, wie das politische Urteil, dass die Grundlage dieses Tribunals ist, in Rechtsprechung umgesetzt wird, wie also der den Serben angelastete Willen, den Gesamtstaat zu erhalten, als Verbrechen eigentlich besprochen wird, während die separatistischen Bestrebungen der Teilrepubliken ins Recht gesetzt werden und Gewalthandlungen, die in diesem Sinne stattgefunden haben, als Notwehr eingestuft werden, als gerechte Selbstverteidigung oder im Kompetenzendschungel der diversen militärischen Einheiten der separatistischen Streitkräfte untergehen. Ein weiterer Fall, an dem sich das zeigen lässt, ist der Fall des aus Bosnien stammenden kroatischen Generals Tihomir Blaškić. Im Fall Blaškić ist interessant, dass die Ausschreitungen, die ihm zur Last gelegt wurden, nicht gegen Serben, sondern gegen Muslime verübt worden sind. Der Blaškić war Oberkommandierender der kroatisch-bosnischen Armee in einem Teil der Herzegowina im Laschwartal. Als der Vance-Owen-Plan zur Teilung Bosniens in 3 verschiedene Einheiten, deren Umsetzung an der Weigerung der bosnischen Serben gescheitert ist, in Ausarbeitung war, bemühte sich die kroatische militärische Leitung Bosniens, möglichst viel Territorium unter ihre Kontrolle zu bringen und von der muslimischen Bevölkerung zu säubern. Also ähnlich wie in Ostbosnien, die Serben wollten die Kroaten das in der Herzegowina machen. Das hat großflächige Vertreibungen und Morde im Laschwartal zur Folge gehabt. Blaškić stellte sich 1996 dem Tribunal und wurde 2000 zu 45 Jahren Haft verurteilt. Eines der höchsten vom Haager Tribunal ausgesprochenen Strafmaße. Seiner dagegen eingelegten Berufung wurde 2004 stattgegeben und das Strafmaß auf 9 Jahre reduziert. Begründung. Das ist ein Zitat aus Wikipedia. Er habe teilweise legitime militärische Ziele verfolgt, teilweise Befehle von anderen hochrangigen Personen entgegengenommen und ausgeführt. Außerdem könne man zahlreiche Sachverhalte nicht unzweifelhaft aufklären. 16 von 19 Anklagepunkten wurden für nichtig erklärt. Ich glaube, da kann man eins sehr schön, was wir ganz am Anfang gesagt haben, mit keinem legitime militärische Ziele verfolgt haben, was wir zuerst gesagt haben über Recht, also über zulässig und unzulässig. Zulässige, genau. Ja. Ist da auch also wieder die legitimen, angeführt. Ja. Was da legitim ist, legitime militärische Ziele ihm genau. zugute gehalten wird, wäre natürlich bei anderen unrechtmäßig. Unrechtmäßig. Genau. Das nächste, das aber auch weiter ist die Begründung interessant. Außerdem könne man zahlreiche Sachverhalte nicht unzweifelhaft aufklären. Warum ist er dann schuldig gesprochen worden überhaupt seinerzeit? Ja. Und also das muss man schon sagen. Explizit reinschreiben, explizit sagen, dass es teilweise nicht aufgeklärt werden konnte. Und dann in der Berufung. Ja. Er wurde im August 2004 entlassen. Wieder ein Zitat aus einer Webseite. Die Berufungsrichter erinnerten daran, dass das Verfahren im Fall Blaschkitsch unter anderem so lange dauerte, weil das nationalistische Regime unter Präsident Franjo Tudjman wenig kooperativ war. Nach dem Tod Tudjmans im Frühling 2000 erlangten die Anwälte von Tihomir Blaschkitsch Zugang zu Dokumenten des kroatischen Nachrichtendienstes, welche bis dahin geheim gehalten worden waren. Aufgrund dieser Dokumente konnten einige Anklagepunkte gegen Blaschkitsch entkräftet werden. Die Anwälte waren der Überzeugung, dass die Dokumente absichtlich geheim gehalten wurden, um jede Verbindung Zagrebs zum Konflikt in Zentralbosnien zu verwischen. Nun gut, das ist auch eine interessante Begründung. Jemand ist verurteilt worden durch Abwesenheit von Dokumenten und freigesprochen worden durch Vorhandensein von Dokumenten. Also auch da sieht man am Blaschkitsch die besondere Vorgangsweise des Tribunals. Es war offenbar ein Schuldspruch verlangt und deswegen ist jede Unschuldsvermutung oder im Zweifelsfall für den Angeklagten hat nicht gegolten. Alles, was nicht aufklärbar war, hat gegen ihn gesprochen. Dokumente, die nicht vorhanden waren, haben gegen ihn gesprochen. Blaschkitsch wurde in Zagreb ein triumphaler Empfang bereitet. Es ist nicht klar, wo er heute lebt und was er macht. Der politische Hintergrund zu diesem Hin und Her von Verurteilung und Rehabilitation ist folgender. In Dayton wurden die Kroaten Bosniens in die Föderation mit der muslimischen Führung gezwungen. Der Traum eines Großkroatiens musste zumindest auf dem Papier aufgegeben werden. Es war auch die Unterschrift unter den Vertrag von Dayton, was ich mich erinnere, vom Tudjman und von Izetbegovic noch viel schwieriger zu erlangen als von Milosevic. Das erklärte Ziel der bosnischen Kroaten zur Vereinigung der Herzegowina und anderer Teile Bosniens mit Kroatien wurde von den maßgebenden imperialistischen Mächten verboten. Also auch hier haben sie Wert gelegt auf eine territoriale Integrität Bosniens und keine Grenzveränderungen der ehemaligen Inlandsgrenzen zulassen wollen. Beide Seiten, sowohl die kroatische Führung als auch die bosnischen Kroaten, hielten aber eine Zeit lang weiterhin an diesem Ziel fest. In den 90er Jahren ermöglichte die Regierung Tudjman problemlos die kroatische Staatsbürgerschaft für alle außerhalb der Grenzen Kroatiens lebenden Kroaten. Diese Maßnahme galt in erster Linie den Kroaten Bosniens. Es machten aber auch kroatische Minderheiten in Rumänien davon Gebrauch, sowie Auslandskroaten der zweiten und dritten Generation in Australien, den USA und Kanada, Argentinien und so weiter. Die kroatischen Mitglieder der föderativen Regierung hintertrieben die Idee eines einheitlichen Bosniens jahrelang. Ein bekanntes Beispiel dafür war Mostar, wo die Kroaten lange die Teilnahme der Muslime im Stadtrat behindert haben. Die Serben Mostars waren übrigens bereits zu Beginn des Konfliktes 1992 vertrieben worden. Heute ist dieses Großkroatien Geschichte. Die Mehrheit der Kroaten Bosniens ist aus Bosnien verschwunden, nach Kroatien oder ins fernere Ausland. Viele von ihnen haben sich in der inzwischen ziemlich serbenfreien kroatischen Krajina angesiedelt. Und in diesem Kontext ist der Prozess gegen Blaschkic zu verstehen. Mit dem Tod Tudjmans wurde das Ziel Großkroatiens begraben und Blaschkic rehabilitiert. Die in der Herzegowina begangenen Morde und Vertreibungen konnten ihm nicht angelastet werden. Übrigens anderen aus Mangel an betreffenden Daten auch nicht. Sie sind Geschichte. Schließlich zeigt sich die politische Ausrichtung des Haager Tribunals auch in der Behandlung von kosovo-albanischen Angeklagten. Gegen Hashim Thaci, einen der Anführer der UCK, der Befreiungsarmee des Kosovo, wurde gar nicht erst Anklage erhoben, trotz der Materialien, die serbische Gerichte dem Tribunal zur Verfügung gestellt haben. Er hat viel zu viele mächtige Fürsprecher in den USA und in der EU. Er war einer der Unterhändler der kosovo-albanischen Delegation in Rambouillet und später einer der führenden Politiker im Kosovo. Der nächste, Ramush Haradinaj, wurde wegen Mangels an Beweisen 2008 freigesprochen, nachdem 9 der 10 gegen ihn aussagenden Zeugen umgebracht worden waren und der 10. begreiflicherweise zurückgetreten ist von seiner Zeugenaussage. Der Prozess gegen Fatmir Limay und andere endete 2005 mit einem Freispruch für Limay. Von den ihm zur Last gelegten Misshandlungen in einem Gefangenenlager wurde er entbunden, da ihm keine direkte Teilnahme an selbigen nachgewiesen werden konnte. In dem Prozess wurde ein einziger Untergebener von ihm schuldig gesprochen. Die Prozesse gegen Mitglieder der UCK laufen alle nach dem gleichen Muster ab. Vorgelegte Beweise von serbischer Seite werden als nicht genügend untermauert zurückgewiesen. Sie werden aber auch nicht durch Untersuchungen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Ermordete Zeugen sprechen nicht gegen die Angeklagten. Man vergleiche die Argumentation gegen Šešelj. Angebliche Einschüchterung von Zeugen führt zur vorläufigen Einstellung des Verfahrens und seiner Verschiebung auf unbestimmte Zeit. Die Verantwortung für nachgewiesene Morde wird an meist nicht mehr lebende oder unbekannte Unterläufer delegiert. Eine mangelnde Beweislage spricht nicht für weitere Untersuchungen, sondern ist Grundlage von Freisprüchen. Gut, dann kommen wir zum Schluss. Stimmen wir mal ein paar Überlegungen an, was die bei dem Tribunal beschäftigten Richter und Juristen und so weiter, was die bewegt. Man könnte jetzt sagen, naja, sie sind ja doch nichts als Lakaien der Weltmächte, Verstrecker der Imperialisten. Und von dem, was sie machen, stimmt es ja auch. Ne? Aber wie ist das jetzt? Wie stellen sie es eigentlich selbst in, laut ihrer Ideale oder in ihrem Bewusstsein? Wie stellt sie das bei denen dar? Sagen die selbst auch, ja, wir sind das. Wir vollstrecken nur das Recht der freien Staaten. Ne? Na, die meinen, dass das Recht über der Gewalt steht. Ja, was heißt das, dass das Recht steht über der Gewalt? Sehen die das Recht ist ein moralischer Wert, der sozusagen dann ja, berechtigte und unberechtigte Gewalt voneinander scheidet und sagen kann, da ist die Gewalt jetzt in Ordnung, wie in diesem Fall? Ja, zunächst einmal meinen sie doch überhaupt die moralischen Gebote oder Prinzipien, denen sie folgen, die stehen über allem. Und sie haben jetzt einmal, werden aber viel zu selten eingehalten, und sie stehen jetzt einmal in der Situation, wo sie diesen höheren Prinzipien Geltung verschaffen können. Und dadurch siegt dann doch hin und wieder die Gerechtigkeit. Und sie sind in der tollen Lage, dass sie die Vollstrecker dieser übergeordneten Gerechtigkeit sind. Das heißt, sie glauben von sich, dass sie nichts als die Vollstrecker höherer Prinzipien sind, ne? Könnte man ja sagen jetzt, wenn man sagen, das ist aber ja doch nicht nur bei Juristen der Fall. Ne? Wenn man sich die Normalbürger anschaut, wie schaut es da? Schaut es ja doch ganz ähnlich aus. Ne? Das ist ein Traum vieler Menschen, dass sie mal Gericht halten dürfen. Also viele ganz gewöhnliche Mitbürger, die im realen Leben nicht viel zu melden haben, weder im Beruf noch im Privatleben, aber ganz genau wissen, wie es eigentlich zugehen sollte auf der Welt. Die würden gern auch einmal in so eine Position kommen, wo sie anderen ihre Verfehlungen vorhalten und sie dafür bestrafen können. Richter zu sein über andere, und zwar nach den eigenen subjektiven Wertvorstellungen, ja, sich damit über andere zu erheben, das täten viele gerne. Ja. Die Juristen des Haager Tribunals können sich diesen Wunsch erfüllen, ja, ob Anklägerrichter oder Pflichtverteidiger. Genau. Ja. Im Gegensatz zu den, können sie jetzt praktisch diesen Wunsch erfüllen, ne, im Gegensatz zu den Untertanen, der im Stammtisch und in dem Ding, der kann träumen davon, beziehungsweise überall Dinge. Schauen wir uns jetzt zum Abschluss jetzt nochmal an, was das wirklich heißt. Also wie wir, und schließen wir den Dingkreis, womit wir begonnen haben eigentlich, mit Recht, ja, was passiert da? Ne? Wir haben ja am Anfang gesagt, und jetzt weiß man eben genau, diese Ideale, diese der Richter und so des Tribunals, können wir zurückweisen, weil Recht eben nicht kein höherer moralischer Wert ist, sondern von Staatsgewalten in die Welt gesetzt wird und durchgesetzt wird. Jetzt schauen wir sie dann nur an. Ja, man muss daran erinnern, fassen wir es nur in ein paar Sätzen, fassen wir mal zusammen. Jetzt. Das Recht ist, das Recht tut nicht entschädigen. Das ist nicht der Zweck des Rechts, genau. Sondern es tut bestrafen. Tote stehen nicht wieder auf, weil ihre Mörder ins Gefängnis kommen. Ja. Traumatische Erlebnisse werden nicht ungeschehen gemacht oder vergessen, weil sie Gegenstand juristischer Untersuchung werden. Bei Prozess und Verurteilung wird gebrochenes Recht wiederhergestellt und eine übergeordnete Gewalt macht ihren Standpunkt geltend. Ja, die Opfer können sie jetzt trösten, dass die Täter bestraft werden, aber sogar dieses unschöne Moment der Rache, und mehr ist es ja auch nicht, ist eine Selbsttäuschung, denn sie sind weder die Vollstrecker solcher Entscheidungen,